Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 79 des Gabelbissen Podcast. Die heutige Folge wird mal wieder etwas fleischiger. Nachdem die letzten ja eher vegetarisch war oder mit Fisch zu tun hatten, habe ich mir gedacht, widme ich wieder mal eine Folge einem traditionellen fleischigen Gericht aus Österreich. Ich muss gestehen, das Gericht habe ich bis vor kurzem selber noch nie gemacht. Ich glaube, ich habe es zuvor natürlich schon mal gegessen, aber wie gesagt, selbst gemacht habe ich das noch nie. Die Rede ist vom Stefaniebraten. Stefaniebraten ist im Endeffekt ein faschierter Braten, aber nicht irgendeiner, sondern ein ganz spezieller faschierter Braten. Das, was diesen faschierten Braten, das Wort habe ich jetzt oft gesagt, so speziell macht, ist, dass der gefüllt wird, und zwar mit Eiern und mit Essiggurkeln. Es gibt teilweise auch Rezepte, die anstelle der Eier Frankfurter oder Sacherwürstel nehmen, beziehungsweise anstelle der Gurkel oder auch alle drei Sachen reingeben. Ich habe ein wenig recherchiert und ich bin eigentlich dazu, also ein wenig, ich habe einiges zu dem Thema recherchiert und bin dazu gekommen, dass die Urform des Stefaniebraten nur mit, und Anführungszeichen, nur mit Eiern und Essiggurkel gefüllt wurde. Der Stefaniebraten ist außerdem besonders saftig und das kommt nämlich daher, da von mit einem Schweinsnetzerl überzogen wird. Ganz klassisch wird er übrigens mit einem Erdäpfelpüree serviert und dazu noch einen Blattsalat. Natürlich gibt es auch immer wieder andere Beilagen. Bei unserem heutigen Rezept werden wir auch was anderes machen. Kein klassisches Erdäpfelpüree, die immer wieder da gerne dazu gemacht werden. Teilweise wird er mit Soße serviert. Da gibt es die Variante, dass der Bratenrückstand mit Brühe verlängert wird oder auch man kocht eigene Soßen dafür. Ja, und natürlich gibt es den Stefaniebraten auch ohne Soße. Beim Faschierten kommt hier ein gemischtes zum Einsatz. Das hat nämlich einen wesentlichen Vorteil. Dadurch wird das Ganze nämlich saftiger. Aber hat auch mehr Geschmack, als wenn ich jetzt nur reines Schweinefaschiertes nehme. Saftiger wird es ja auf der einen Seite, weil ich Schweinefaschiertes drinnen habe und das ja fetter ist als Rinderfaschiertes und dann trocknet das nicht so schnell aus. Würde ich jetzt nur reines Schweinefaschiertes nehmen, ja, habe ich zwar einen wunderbar saftigen Braten, der aber nicht so schön gehaltvoll im Geschmack ist. Darum sollte man da ein gemischtes nehmen. Um das Ganze noch aromatischer und noch saftiger zu bekommen, wie bereits erwähnt, wird das Ganze in ein Schweinsnetzerl eingewickelt. Darunter versteht man übrigens ein feiniges und ja, so netzartiges Fettgewebe. Und zwar wird das beim Tier von der Region so um das Bauchfell mehr oder weniger gewonnen. In der Küche verwendet man das übrigens vom Schwein, Rind und Schaf. Primär wird jedoch in der österreichischen Küche das Schweinsnetz verwendet, also nicht vom Rind und nicht vom Schaf. Das hat nicht nur den Vorteil, dass ich dadurch meine Speisen saftiger bekomme, sondern dass es auch zusammenhält. Also, ja, dass das Ganze zusammen, da brauche ich dann keine extra Hilfsmittel, sondern kann das mit dem Schweinsnetz machen. Wir kennen das schon, ich habe schon mal kurz erwähnt, da gibt es im Waldviertler die Speise Saumeisen und die werden auch eben in so ein Netzerl eingewickelt. Ja, der Vorteil, wie bereits erwähnt, ist ja, dass das Fleisch saftiger bleibt und einfach durch das noch mehr an Fett, was ich habe, wird das Ganze noch viel, viel geschmackiger. Und ein weiterer Vorteil ist, dass sich das Ganze während des Bratvorgangs mehr oder weniger bis zur Gänze ja, auflöst, würde ich sagen. Also man sieht dann beim Endprodukt nicht mehr wirklich so viel vor dem Netz. Nachteil ist ein kleiner, man bekommt es nicht überall, es ist teilweise relativ schwer zu bekommen. Ich hatte das Glück, der Supermarkt meines geringsten Misstrauens, der hatte Schweinsnetz im Angebot. Ja, und da habe ich dann glücklicherweise gleich eins mitgenommen. Wer Schweinsnetzerl jetzt nicht so gerne hat, könnte alternativ auch einen sehr, sehr fetten Speck nehmen. Da gibt es jedoch ein kleines Problem. Da könnte sich der Geschmack des Specks auf unsere Speise auch auswirken. Ihr wisst ja, die werden speziell gewürzt, geräuchert und das geht natürlich auch auf die Speise über. Schweinsnetz ist ja eher geschmacksneutral, da kann uns das nicht passieren. vielleicht noch, bevor wir zum geschichtlichen Teil der Folge kommen, noch ein bisschen was zu den Essiggurkel. Weiß nur, ob ihr es schon gewusst habt, das sind jetzt großteils keine eigene Züchtung bei den Essiggurkel, sondern es handelt sich dabei im Grunde um unreife Gurken. Die unreifen Gurken werden geerntet. Die werden dann im Anschluss mit einer Mischung aus Kräuter und Essig überbrüht und dann ja halt gelagert. Teilweise wird das auch noch verfeinert mit Dille, mit Senfkörnern oder auch mit anderen Kräutern. Es gibt aber auch noch eigene Züchtungen, die eher kleiner bleiben. Die kann man natürlich auch für Essiggurken verwenden. Streng genommen sind es aber unreife Gurken, wie bereits erwähnt. Ja, und dann gibt es ja in Österreich auch den Begriff Cornichon. Im Gegensatz zu Frankreich, wo der Begriff logischerweise herkommt, sind das bei uns die kleinen Gurkel. In Frankreich ist ja, was ich weiß, Cornichon der Begriff generell für Essiggurkel. Und bei uns betrifft es die kleinere Variante des Essiggurkel. Es gibt dann auch noch andere Produkte in der Art, die so mit eingelegt sind. Da gibt es die Salz- oder Senfgurken. Die sind aber ungeeignet für den Stefaniebraten, weil zu groß, die Zubereitung ist anders und das würde sich eben auf den Geschmack nicht so auswirken wie unsere Essiggurkel. Ja, geschichtlich. Das Ganze stammt aus der Monarchie, eher gegen Ende der österreichischen Monarchie. Der genaue Erfinder und der Zeitpunkt, den konnte ich ehrlich gesagt nicht genau ermitteln. Da gab es eigentlich relativ wenig Informationen drüber. Was ich aber sagen kann, der Braten wurde zu Ehren von Stefanie von Belgien kreiert. Und das war seinerzeit am Kaiserhof in Österreich so üblich, dass Familienmitgliedern oder generell nahestehenden Adeligen der kaiserlichen Familie oder die irgendwelche höheren Ämter inne hatten im Kaiserreich, wurde eben Speisung gewidmet, Gebäude oder andere Sachen. So, und warum jetzt gerade die Stefanie? Dafür darf ich euch jetzt auf einen kleinen Streifzug durch die Geschichte von Österreich einladen und da werden wir uns mal die Stefanie von Belgien etwas genauer anschauen. Warum es gerade ihr gewidmet war, das ist relativ einfach zu sagen. Sie war nämlich die Kronprinzessin von Österreich und zwar war sie, um es ganz genau zu sagen, die Ehefrau von Kronprinz Rudolf, dem Thronfolger vom Kaiser Franz Josef I. Das muss ich mir vorstellen. Sie wurde bereits im Alter von 16 Jahren mit Rudolf verheiratet. Natürlich, wie seinerzeit in diesen Kreisen üblich war, wurde das vom Kaiser von Österreich und dem belgischen Adeligen beschlossen, dass diese beiden zu heiraten haben. Das hatte natürlich, wie es in Österreich üblich war, mit Landerwerb und anderen Dingen zu tun. Die beiden bekamen relativ bald ein Kind, das war eine Tochter. Und aufgrund dieser Tochter ist auch ein gewisser Zwist zwischen Kaiser Franz Josef und Rudolf entstanden. Der Kaiser war eher konservativ, der Sohn war eher modern, liberal und beharrte darauf, dass der Kaiser die Thronfolgeregelung zu ändern hatte, denn die sagte bis dahin, dass das Erstgeborene, wenn es ein Sohn ist, automatisch der Thronfolger des Kaisers wird, also des vorhergehenden Kaisers. Der Kaiser wich davon nicht ab und das stürzte den Rudolf ja in Depressionen, in Probleme, was wiederum zu vielen Liebschaften führte und ja auch zu Geschlechtskrankheiten, weil Verhütung war ja damals jetzt nicht so ein Thema wie heutzutage und die Medizin war ja auch noch nicht so weit und verschwiegen hat es ja auch noch. Ja, dadurch hat er auch die Stefanie infiziert und die konnte dadurch dann keine Kinder mehr bekommen, was natürlich dann weiter vorausgesetzt hat, dass ja der Thronfolger war dann überhaupt nicht mehr möglich. Die Ehe ging zwar weiter, das kann man schon sagen, aber eher so schleppend. Stefanie war ja generell am österreichischen Hof nicht beliebt. Sie hatte zum Beispiel den Spitznamen die kühle Blonde. Nein, das war damals kein Bier, weil das wäre ja eigentlich das kühle Blonde gewesen. Aber auch bei der Sisi hat sie keinen besonders guten Ruf gehabt, denn die war überhaupt nicht wohlgesonnen, da sie nicht ihrer Vorstellung entsprochen hat. Ihr wisst ja, Sisi hat ja sehr viel Wert auf das Äußere gelegt und war dementsprechend extrem dünn, also das erste Magermodel. Nein, und auf das hat Stefanie zum Beispiel überhaupt keinen Wert gelegt. Und darum hat die Kaiserin immer zu ihr das Trampeltier gesagt. Ja, auch nicht gerade so nett, wenn die eigene Schwiegermutter einem so nennt, wenn ihr mich fragt. Die Ehe endete dann relativ rasch, und zwar mit einem Selbstmord durch Rudolf in Meierling nahe Wien. Dazu möchte ich jetzt aber keine weiteren Details nennen, da wird man dann zu sehr in die Geschichte reingehen und von der Stefanie abdriften. Ja, und die war natürlich dann in tiefer Trauer, und zur Bewältigung dieser ist sie viele Jahre auf Reisen gegangen, hatte eine Liebschaft mit einem anderen Adeligen. Ja, und Kaiser Franz Josef und ihr eigener Vater haben dann wieder mal probiert, sie zu verheiraten. Und zwar war es Franz Josef wichtig, dass sie den neuen Thronfolger Franz Ferdinand heiraten sollte. Das hatte einige Gründe, um Ferdinand von einer anderen Frau fernzuhalten. Blieb aber zum Glück, muss man sagen, vergeblich, denn wenn sie ihn geheiratet hätte, wäre sie vermutlich beim Attentat von Sarajevo, was der Auslöser vom Ersten Weltkrieg war, gestorben, weil da sind ja der Franz Ferdinand plus Gattin leider verstorben. Sie heiratete dann einige Zeit später einen ungarischen Adeligen und verstarb eigentlich eines natürlichen Todes im 20. Jahrhundert in Ungarn. Man sagt, dass die Zeit mit dem ungarischen Adeligen eigentlich ihre fröhlichsten Jahre überhaupt waren. So, jetzt aber genug der Geschichte. Jetzt wissen wir, warum der Braten so heißt. Es geht eben auf die Kronprinzessin zurück, und ich würde sagen, widmen wir uns heute gleich mal dem Rezept, weil das kann ein bisschen länger werden. Und wir machen heute einen Stefaniebraten mit, weil es eben ein adeliges Gericht ist, mit Herzoginnenkartoffel und einer Kräutersauce dazu. Das Ganze ist für circa so, ja, 6 bis 7 Portionen, kann teilweise auch für 8 sein, kommt halt ganz darauf an, wie stark ihr Esser ihr seid. Für den Braten benötigen wir zunächst einmal 800 Gramm gemischtes Faschiertes, ein Schweinsnetz, 2 Esslöffel weißer Balsamico-Essig, 2 Stück Semmeln, wenn ihr habt vom Vortag, könnt ihr aber auch gerne frische nehmen, eine Zwiebel, 5 Eier, 6 Essiggurken. Hier würde ich euch persönlich Cornichons empfehlen oder halt nicht allzu große Essiggurken, 2 Esslöffel Sarepta-Senf. Wenn ihr den nicht habt und nicht so gerne habt, könnte ich euch noch als Ersatz empfehlen, einen Dijon-Senf oder auch einen Estragon-Senf zu nehmen. Weiters benötigen wir getrockneten Majoran, Petersilie, klein gehackt, die können wir entweder frisch nehmen oder auch aus dem Tiefkühler. Eine Bio-Zitrone, wir wollen nämlich die Schale verwenden, und da ist es wichtig, dass diese unbehandelt ist. Des Weiteren benötigen wir Salz, Pfeffer und Butter. Zunächst einmal nehmen wir von unseren Eiern 4 Stück, und die müssen wir wachsweich kochen. Das heißt, es sollte nicht ganz hart sein wie ein hart gekochtes Ei, wie wir es zum Beispiel von Ostern her kennen, aber auch der Kern sollte nicht flüssig sein, eben diese wachsweiche Konsistenz. Von der Kochzeit her würde ich hier sagen, ja, 8 Minuten bis maximal 10. Kommt halt auf die Größe der Eier drauf an und auch auf euren Kocher. Wenn ihr Eierkocher verwendet, ob ihr das im Kochtopf macht. Grober Richtwert, wie gesagt, 8 bis 10 Minuten. Wenn wir die gekocht haben, werden sie mal geschält und beiseite gestellt. Danach nehmen wir das Schweinsnetzel, das spülen wir mal ab, legen das in eine Schüssel hinein, geben den Essig dazu und füllen das Ganze mit Wasser auf, dass das schön bedeckt ist. Das können wir mal beiseite stellen und für mindestens 30 Minuten in diesem Essig-Wasser-Gemisch ziehen lassen. Semmeln geben wir ebenfalls in eine Schüssel und übergießen die mit Wasser, damit die da drin schön einweichen kann. Kleiner Tipp, nehmt hier besser handwarmes Wasser, da funktioniert das nämlich besser. Zwiebel wird geschält und im Anschluss fein gehackt. Ja, und dann nehmen wir eine Pfanne her, geben etwas Butter hinein, und in der geschmolzenen Butter lassen wir unsere Zwiebelstücke schön glasig dünsten. Danach fügen wir die Petersilie hinzu und lassen es ein bisschen mit dünsten. So 1-2 Minuten, das reicht voll und ganz. Danach nehmen wir das Ganze vom Herd und lassen es mal abkühlen. Jetzt können wir uns wieder den Semmeln widmen. Die werden mal schön fein säuberlich ausgepresst. Und hier wirklich schauen, dass ihr möglichst viel Wasser hinausbekommt, weil sonst könnte der Braten nicht so schön zusammenhalten. Wenn wir das haben, kommt es zum Faschierten mal dazu und dann wird das mal grob durchgemischt. Danach geben wir noch das Ei hinzu, also den Inhalt des Eis natürlich, nicht das Ganze, sonst wäre es ein bisschen zu knusprig, den Majoran, das ausgekühlte Zwiebel-Petersil-Gemisch und das Salz. Und das Ganze verarbeiten wir mal zu einem Fleischteig. Wenn wir das haben, geben wir noch den Senf dazu, und reiben die halbe Schale der Zitrone noch dazu und kneten es nochmal schön durch, damit sich der Senf jetzt und die Zitronenschale schön verteilen kann. Wer möchte, kann das Ganze jetzt noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Muss jetzt nicht sein, also Pfeffer ist nicht zwingend notwendig bei dem Ganzen. Jetzt können wir mal unser Backrohr auf 180 Grad Celsius Oberunterhitze aufheizen. Ja, und während das so aufheizt, nehmen wir ein Backblech her. Da würde ich eins nehmen, das wirklich nicht irgendwie so verschiebbar sowas durchlaufen kann, sondern das sollte wirklich geschlossen sein. Auf das Ganze legen wir Backpapier drauf und da drauf dann das Schweinsnetz. Bevor wir das aber machen, wird das Ganze nochmal schön abgespült, ein bisschen abgetropft und dann legen wir es eben auf das Backblech aus. Wenn ihr da so, wie soll man sagen, dickere Fettfäden habt, ja, zieht die ganz leicht auseinander, dann werdet ihr sehen, da ergibt sich dann so ein ganz dünnes Fettnetz. Also das ist ein bisschen eine Spielerei, das kann ich euch gleich sagen, aber das bekommt man relativ schnell den Dreh raus, wie das eigentlich mit dem Schweinsnetz funktioniert. Wie gesagt, wer das nicht verwenden will, kann das Backblech auch aus mit dünnen Speckstreifen auslegen. Das ist dann euch überlassen. Original, wie gesagt, Schweinsnetz. Wenn wir das Netz halt aufgebreitet haben, platzieren wir in der Mitte mal die, in so länglicher Form würde ich sagen, die Hälfte unseres Fleischteigs schön flach oben machen. Darin legen wir in die Mitte schön aufeinander gefädelt die wachsweichen Eier und seitlich davon die Gurkel. Ja, und oben kommt jetzt dann der restliche Fleischteig drauf. Der wird dann schön drauf platziert, und damit das schön verschlossen wird. Und das Ganze überlappen wir dann oder verschließen wir, weiß nicht, wie man richtig sagen soll, dann mit dem Schweinsnetz. Überschüssiges Schweinsnetzel abschneiden, das braucht man nicht, das können wir dann entsorgen. Wenn wir das gemacht haben, kommt das Ganze ins Rohr und zwar für mindestens 50 Minuten. Es hängt stark davon ab, wie gut euer Backer ist, habe ich festgestellt, beziehungsweise damit den unseren Herzoginnenkartoffeln kann es noch ein bisschen länger dauern. Lieber, sage ich euch, lasst den Braten ein bisschen zu lang drin, dafür habt ihr dann das Fleisch durch, als wenn es zu kurz reingibt. Darum mindestens 50 Minuten drinnen lassen. Wenn das Fleisch dann gar ist, Backrohr abschalten und für 10 Minuten drinnen rasten lassen. Das machen wir nämlich deswegen, wenn wir es zu heiß schneiden, neigt der verschüttete Braten dazu, dass er zerfällt und das wollen wir ja nicht haben. Das sollen ja schöne Scheiben werden. Darum 10 Minuten im ausgeschalteten Backrohr noch rasten lassen. Ja, jetzt kommen wir mal zur Beilage, den Herzoginnenkartoffeln oder Herzoginnen-Erdäpfel. Wobei, in dem Fall klingt Kartoffel, finde ich besser. Dafür benötigen wir mal 1 Kilogramm Püree-Erdäpfel, also jene, die ihr für Kartoffelpüree verwendet oder die ihr für Erdäpfelknödel oder solche Sachen verwendet. Weiters benötigen wir so 80 bis 100 Milliliter Milch, 3 Eier, kleingeschnittenen Schnittlauch, frisch oder Tiefkühler, Muskat und Salz. Zubereitung ist hier eigentlich relativ einfach. Zunächst einmal müssen wir die Erdäpfel schälen und anschließend in etwas Salzwasser weich kochen. Also wirklich schön weich kochen. Die können ruhig schon ein bisschen vor beim Topf zerfallen. Das ist in dem Fall überhaupt kein Problem. Wenn wir das haben, nehmen wir eine Presse oder ihr könnt auch einen Kartoffelstampfer, Erdäpfelstampfer dafür nehmen. Und da wird das Ganze durchgepresst in eine Schüssel und dann lassen wir es mal ein bisschen auskühlen, damit es nicht zu heiß ist. Wenn wir das dann haben, geben wir die Milch hinzu, die Eier und den Schnittlauch und verrühren das Ganze mal schön, damit sich das schön verteilt. Sollte es zu flüssig werden, könnt ihr noch ein bisschen Erdäpfelstärke dazugeben, aber mit so 80 Milliliter Milch sollte es eigentlich nicht so flüssig werden. Also bei mir ist das wunderbar. Der hat wunderbar die richtige Konsistenz gehabt mit der Menge. Wenn wir das haben, wird das dann auch im Anschluss mit Salz und Muskat gewürzt. Da würde ich persönlich eher empfehlen, sparsamer umzugehen, nicht das zu salzige oder mit zu starkem Muskatgeschmack machen. Wir wollen ja auch noch die Erdäpfel rausschmecken. Ja, und dann müssen wir diese Masse in einen Spritzsack geben oder in eine Gebäckspritze. Und da solltet ihr möglichst so eine große Spitze mit so einer Sternform montieren. Wenn wir das haben, nehmen wir ein Backblech her, legen wieder Backpapier drauf und dann platzieren wir eben so kleine wie kann man das umschreiben, so kleine Erdäpfelhäufchen, würde ich sagen. Sie drückt einfach so kleine Häufchen mit so einer schönen zulaufenden Spitze raus. Und das könnt ihr ruhig etwas enger machen, weil die gehen ja nicht auf. Da kann er nachher nichts aneinander geben, weil das aufgeht. Also das könnt ihr ruhig etwas enger machen. Überhaupt kein Problem in dem Fall. Wenn wir dann unsere komplette Erdäpfelmasse da auf das Backblech gegeben haben, nehmen wir das restliche Ei, das wir noch haben, also das eine Ei, rühren es ein bisschen auf, schlagen es ein bisschen in einem Schüssel auf und bestreichen unsere Erdäpfelhäufchen damit. Ja, und dann kommt das Ganze für 15 Minuten ins Backrohr. Und zwar so lang, bis eben die Herzoginnenkartoffeln so eine leicht bräunliche Farbe bekommen. Das Ganze könnt ihr natürlich gleichzeitig mit dem verschierten Braten machen, also mit dem Stephaniebraten. Da würde ich euch aber empfehlen, schaltet, wenn es bei eurem Herd möglich ist, auf Heißluft um, damit wirklich gleichmäßig die Hitze verteilt wird. Bei Unterhitze würde, wenn man die Herzoginnen-Erdäpfel oder Kartoffel oberhalb des Bratens reinschiebt ins Rohr, würden die zu viel Hitze abbekommen, weil zu schnell gar, und das wollen wir ja nicht haben. Darum schaltet hier auf Heißluft um. Von der Temperatur her würde ich es hier aber nicht um 20 Grad runterdrehen, wie ich immer wieder sage, sondern nur um 10 Grad, dass wir so mit ca. 170 Grad dann weiterbacken. Und dann kann man beides servieren. Jetzt fehlt aber noch eines, die Soße. Und da habe ich ja gesagt, mach mal eine ganz einfache Kräutersoße dazu. Und dazu benötigen wir einen halben Liter Gemüsebrühe. Kann sein, wenn ihr mehr wollt, natürlich auch ein bisschen mehr. Einen halben bis, also circa ein Dreiviertel Becher Sauerrahm, 3 Esslöffel Mehl und frische Kräuter gehackt. Zubereitung ist eigentlich ganz, ganz leicht. Die Gemüsebrühe mit den gehackten Kräutern lassen wir einmal schön kräftig aufkochen. Danach nehmen wir den Sauerrahm, vermischen den mit dem Mehl und geben sie in die nicht mehr kochende Flüssigkeit rein, verrühren das, damit das schön verteilt wird und auch gleichzeitig gebunden wird. Und dann lassen wir es noch einmal kurz aufkochen, vielleicht 1-2 Minuten leicht köcheln lassen. Das war es auch schon wieder. Dann müssen wir es nur mit Salz abschmecken und können es auch schon essen. Das Mehl geben wir übrigens deswegen rein, weil würde man Sauerrahm einfach so in die Sauce geben, dann hätte ich eine Klümpchenbildung. Wenn ich Mehl reingebe, dann passiert mir das Ganze nicht. Kann sein, dass 3 Esslöffel Mehl zu wenig sind, dann gibt es sicher jetzt aber einen vierten dazu. Ich bin bis jetzt mit 3 wirklich gut gehäuften Esslöffel Mehl immer sehr, sehr gut gefahren. Ein kleiner Tipp noch, um das wirklich schön zu verteilen, macht das Ganze am besten mit einem Schneebesen. Kochlöffel geht zwar auch, aber mit dem Schneebesen verteilt es sich wesentlich schöner. Ja, und jetzt fehlt noch eines, um das Gericht wirklich dann ganz, ganz klassisch zu machen, der grüne Salat. Und da würde ich einfach nur eine einfache Marinade dazu machen. Und zwar setze ich diese circa wie folgt zusammen. 2 bis 3 Esslöffel Öl, dann so 4 bis 5 Esslöffel Essig. Wer den ganz klassisch österreichischen Essig will, nimmt Hesperidenessig. Ich persönlich nehme lieber aber einen guten Kräuteressig. Etwas Zucker dazu, etwas Salz dazu, mit Wasser ein bisschen auffüllen, schön durchmischen und einfach über den grünen Salat drüber kippen. Ganz eine einfache, aber ich finde, gute Salatmarinade. Bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, möchte ich noch eine kleine Frage an euch richten. Ich habe in der heutigen Folge ein bisschen was über die Stefanie erzählt, die Kronprinzessin von Österreich. Mich würde jetzt interessieren, ob meine Hörerinnen und Hörer generell Interesse daran haben, natürlich nur, wenn es zur Folge passt, zum Thema passt, dass ich ab und an ein bisschen so die Geschichte eines österreichischen Adeligen dazu erzähle. Zum Beispiel würde ich es anbieten, beim Kronprinz Rudolf Apfel ein bisschen über die Geschichte von Kronprinz Rudolf zu erzählen. Würde ich das interessieren, ja oder nein? Kontaktiert mich, sagt mir ruhig eure Meinung. Würde mich wirklich interessieren, weil ich will euch ja nicht mit österreichischer Geschichte irgendwie langweilen. Man, ihr habt eh gesehen, ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, euch mit keinen Jahreszahlen irgendwie zu bombardieren, weil das, wir wissen es, interessiert ja wirklich niemanden, die vielen tausenden Jahreszahlen, die es da so gibt. Ja, aber jetzt sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr noch Fragen zum Stephaniebraten habt oder den anderen Sachen, die wir heute gemacht haben, dann könnt ihr mich wie immer natürlich